Wenn ich dir in deine Augen schaue, fühle ich mich sicher. Ich will nicht gehen, ich will mit dir herumkichern. Es ist so schön bei dir zu sein, immer wenn ich zu dir komme, will ich nur mehr bei dir bleiben. Love you, so schön hat sich das entwickelt. Diese Liebe ist so schön prickelnd. Jeder Tag ohne dich ist eine Qual. Ich vermisse dich, doch ich hab keine andere Wahl, als das zu akzeptieren. Ich fühle mich wohl bei dir, egal was wir machen. Liegen wir im Bett oder sitzen wir wo und lachen. Es ist einfach das beste Gefühl, doch dieses andere Gefühl, nicht bei dir zu sein, ist so beschissen. Die ganzen Tage ohne dich tue ich dich immer vermissen. Love you, du bist das, was ich Liebe nenn. Am liebsten würde ich sofort zu dir rennen. Ich will dich ganz fest drücken, ich will dich ganz lang küssen. Dieses Schicksal ist so schön, ich will dich sehen. Ich nehme deine Hand und wärme sie. So geborgen fühlte ich mich noch nie. Du bist mein, nur mein, ich will bei dir sein. Du bist so wertvoll, love you. Ich hoffe, du fragst dich nicht, was das hier werden soll. Ich will dir nur sagen, wie viel du mir bedeutest. Brauch so lange, bis ich einschlafen kann. So wie schon wieder heute. Ich denke dauernd nur an dich, ich liebe dich. Ich kann nichts dagegen unternehmen, ich muss dich sehen, muss dir in die Augen schauen, denn nur dort fühle ich mich geborgen. Muss dir in die Augen schauen, denn nur dort habe ich keine Sorgen. Love you, miss you. Ich kann nichts dagegen unternehmen, ich muss dich sehen, muss dir in die Augen schauen, denn nur dort fühle ich mich geborgen. Muss dir in die Augen schauen, denn nur dort habe ich keine Sorgen. Love you. In meinem Leben habe ich sowas Schönes gefunden. Unsere Liebe wird festgebunden. Vielleicht wird das Band irgendwann locker. Kann es sein, ich hoffe, das ist für dich kein Schocker. Aber die Zeit ist mit dir so unbeschreiblich. Dies Gefühl, dich nicht zu sehen, ist so unbegreiflich. Ich will nicht aufhören zu schreiben, ich will aufhören zu leiden. Ich will beide bleiben. Dieses Lied ist nur für dich, hab dich so lieb. Du kriegst den Kuss, love you. Wie geht's dir grad, würde ich gern wissen. Du bist so einzigartig. Die Tränen kommen mir runter, du würdest mich erst nicht sehen wollen, oder doch? Ich will dich sehen, vollkommen mir sofort, als bist du so weit weg. Dieser Song hier, das ist dein Rap, das ist dein Lied, unser Lied. Du bist der Grund, warum ich in der Nacht unterm blieb. Ich kann nur mehr an dich denken, ich will mich nicht ablenken. Lieber will ich dir schreiben, love you, ich will bei dir bleiben. Du bist der Grund, warum ich verliebt bin. Du bist der Grund, warum ich dir ein Lied sing. Okay, sing eher nicht, eher rappen. Okay, ist egal, stell dir vor, wenn wir uns nicht hätten. Nein, stell's dir nicht vor, love you, miss you much more than everything else. Hab dich so lieb, ich lass dich nicht los. Die Sehnsucht ist zu groß, die Sehnsucht ist zu groß, die Sehnsucht ist zu groß. Ich kann nichts dagegen unternehmen, ich muss dich sehen, muss dir in die Augen schauen, denn nur dort fühle ich mich geborgen. Muss dir in die Augen schauen, denn nur dort habe ich keine Sorgen. Love you, miss you. Ich kann nichts dagegen unternehmen, ich muss dich sehen, muss dir in die Augen schauen, denn nur dort fühle ich mich geborgen. Muss dir in die Augen schauen, denn nur dort habe ich keine Sorgen. Love you, miss you. Ich nehme deine Hand, ich habe es erkannt. Du bist die, mit der ich überall hingehen kann. Du bist die, die ich fast jederzeit sehen kann. Du bist die, die ich lieben kann. Du bist die, in der ich Liebe fand. Ich nehme deine Hand, ich habe es erkannt. Du bist die, mit der ich überall hingehen kann. Du bist die, die ich fast jederzeit sehen kann. Du bist die, die ich lieben kann. Du bist die, in der ich Liebe fand. Ich kann nichts dagegen unternehmen, ich muss dich sehen, muss dir in die Augen schauen, denn nur dort fühle ich mich geborgen. Muss dir in die Augen schauen, denn nur dort habe ich keine Sorgen. Love you, miss you. Ich kann nichts dagegen unternehmen, ich muss dich sehen, muss dir in die Augen schauen, denn nur dort fühle ich mich geborgen. Muss dir in die Augen schauen, denn nur dort habe ich keine Sorgen. Love you. Ich kann nichts dagegen unternehmen, ich muss dich sehen, muss dir in die Augen schauen, denn nur dort fühle ich mich geborgen. Muss dir in die Augen schauen, denn nur dort habe ich keine Sorgen. Love you, miss you. Ich kann nichts dagegen unternehmen, ich muss dich sehen, muss dir in die Augen schauen, denn nur dort fühle ich mich geborgen. Muss dir in die Augen schauen, denn nur dort habe ich keine Sorgen. Love you.